Krieg und Frieden. Zweitens, Bewaffnung und Verpflegung. Arme Rapre, arme Sumre. Zu den Waffen greifen. Die Waffen aufnehmen. Kumpelo esse. Eine Fernwaffe tragen. Mit der Fernwaffe sein. Omne armatura genus. Truppen aller Waffengattungen. Endure Gallium. Den Helm aufsetzen. Kingre Segladio. Akingre Segladio. Sich das Schwert umgürten. Gladium stringere. Gladium vaginae ducere. Das Schwert ziehen. Das Schwert aus der Scheide ausführen. Schwert aus der Scheide ziehen. Recondere gladium in vagina. Recondere gladium. Vagina. Das Schwert einstecken. Incumbere in gladium. Sich in das Schwert stützen. Sich in sein Schwert stützen. In armis esse, aromatum esse. Unter den Waffen stehen, bewaffnet sein. Armis exercere. In den Waffen geübt werden. Mit Waffen trainiert werden. Excedunt gladii manibus. Cadunt arma de manibus. Die Waffen entzinken den Händen. Die Waffen fallen aus den Händen. Ab armis discedere. Ab armis recedere. Die Waffen niederlegen. Von den Waffen zurückweichen. Rei frumentariae proficere. Rem frumentarium providere. Für die Verpflegung sorgen. Imperare frumentum. Imperare milites. Imperare equus. Die Stellung von Korn. Die Stellung von Rekruten, die Stellung von Pferden befehlen. Frumenti copiam facere. das nötige Korn liefern. Ein Kornvorrat anlegen, eigentlich. Summa refrumentaria difficultate laborare. Summa refrumentaria difficultate affici. Mit großen Nachschubschwierigkeiten zu kämpfen haben. Großen Versorgungs- und Verpflegungsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Expedita reformataria uti. Keine Versorgungsschwierigkeiten haben. Sich unbehindert oder leicht am Vorrat und oder an der Verpflegung erfreuen. Frumentum providere. Für Proviant sorgen, für Verpflegung sorgen. Frumento comiatoque intercludere aliquem. Frumento comiatoque prohibere aliquem. Niemanden von Verpflegung und Freigang abschneiden, abhalten.